In der Stadt Kaesong wurden am 5. Oktober die neu errichteten Bronzestatuen von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il feierlich enthüllt. An den beiden Seiten der Bronzestatuen waren die Ehrenformationen der Land-, See- und Luft- und Luftabwehrstreitkräfte der koreanischen Volksarmee sowie der Roten Arbeiter- und Bauernwehr angetreten und standen die Militärfahnen. An der Feier nahmen die führenden Kader der Partei, des Staates und der Armee, wie Kim Jong-nam und Choi Ryong-hae, weitere Funktionäre, die Mitarbeiter der Organe, die zur Errichtung der Bronzestatuen beitrugen, und die verdienstvollen Personen, die Offiziere und Soldaten der koreanischen Volksarmee und der koreanischen Volkstruppen des Innern, die werktätigen Jugend- und Studenten teil. Die Kader der Partei, des Staates und der Armee sowie des Bezirkes Nordfanghe und der Stadt Kaesong enthüllten die Bronzestatuen von beiden koreanischen Staatsführern. Ein Blumenkorb im Namen des Marschalls Kim Jong-un, Vorsitzenden der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea und obersten Befehlshabers der koreanischen Volksarmee wurde vor den Statuen niedergelegt. Im gemeinsamen Namen des Vertreters der Partei der Arbeit Koreas, des Komitees für Staatsangelegenheiten der DEVJK, des Präsidiums der Obersten Volksversammlung der DEVJK und des Ministerkabinetts der DEVJK sowie im Namen der Bewohner der Stadt Kaesong wurden auch Blumenkörbe gestellt. Die Partei und Marktorgane, Massenorganisationen, Institutionen, Betriebe, Fabriken, Farmen und Hochschulen im Bezirk Nordfanghe und der Stadt Kaesong sowie die Abteilungen der koreanischen Volksarmee und der koreanischen Volkstruppen des Innern widmeten die Körbe mit frischen Blumen. Alle Teilnehmer der Veranstaltung verneigten sich ehrerbietig vor den Bronzestatuen der Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il. Kim Jong-nam, Mitglied des Präsidiums des Politbüros des Setka der Partei der Arbeit Koreas und Vorsitzender des Präsidiums der Obersten Volksversammlung der DEVJK, hielt eine Enthüllungsansprache mit folgendem Inhalt. Die Stadt Kaesong, die in der Vergangenheit eine rückständige Konsumstadt war, ist heute zu einer modernen Leichtindustriestadt und einer wunderschönen historischen Stadt mit glänzender Nationalkultur entwickelt. Auch im Leben der Stadtbewohner hat sich ein großer Wandel vollzogen. All das ist losgelöst von der lebenslänglichen, hingebungsvollen Führung von Kim Il-sung und Kim Jong-il undenkbar. Die Funktionäre, Parteimitglieder und Werktätigen von Kaesong können nun ständig das sonnenhelle Antlitz von Kim Il-sung und Kim Jong-il anblicken und sollen noch fester zusammengeschlossen um Marschall Kim Jong-un für den Aufbau eines starken sozialistischen Staates, die Wiedervereinigung Koreas und für den Sieg der koreanischen Revolution energisch kämpfen, so betonte der Redner.